Ambrose Bierce, der Hausierer. Ein alter Mann namens Daniel Baker, der in der Nähe von Lebanon, Iowa, wohnte, wurde verdächtigt, einen Hausierer ermordet zu haben, den er in seinem Haus hatte übernachten lassen. Das war 1853, als im Westen des Landes Hausieren häufiger vorkam und beachtliche Gefahren mit sich trug. Der Hausierer samt Gepäck durchquerte das Land auf einsamen Straßen und war auf die Gastfreundschaft der Leute angewiesen. Dadurch kam er in Kontakt mit seltsamen Gestalten, die manchmal ihren Lebensunterhalt recht skrupellos bestritten und Mord als durchaus tragbare Methode dafür ansahen. Gelegentlich liefen die Spuren eines Hausierers mit verkleinertem Gepäck und geschwollenem Geldbeutel auf das Haus eines Raufbolds zu und führten nicht weiter. So war es im Falle vom alten Baker. Ein Hausierer kam zu seinem Haus und keiner ging fort. Das ist alles, was man weiß. 7 Jahre später fuhr Reverend Mr. Cummings, in diesem Teil des Landes ein bekannter Baptistenprediger, eines Abends an der Baker Farm vorbei. Es war nicht sehr dunkel. Ein Stück Mond leuchtete irgendwo über dem nebligen Schleier, der auf der Erde lag. Der stets fröhliche Mr. Cummings pfiff ein Lied, das er gelegentlich für ein freundliches Wort der Ermutigung an sein Pferd unterbrach. Als er an eine kleine Brücke kam, die über eine ausgetrocknete Schlucht führte, sah er die Figur eines Mannes. Sie hob sich klar gegen den grauen Hintergrund eines nebligen Waldes ab. Der Mann hatte etwas auf den Rücken geschnürt und trug einen schweren Stock, dem Anschein nach ein Hausierer. Sein Benehmen wirkte etwas abwesend, wie das eines Schlafwandlers. Als Mr. Cummings vor ihm war, zügelte er sein Pferd, grüßte freundlich und bot ihm einen Sitz im Wagen an. »Wenn Sie in meine Richtung wollen?« Der Mann hob seinen Kopf, blickte ihm voll ins Gesicht, gab jedoch keine Antwort und bewegte sich nicht. Der Prediger wiederholte sein Angebot mit wohlwollender Entschlossenheit. Daraufhin warf der Mann seine rechte Hand nach vorn und zeigte vom Rande der Brücke hinunter. Mr. Cummings schaute an ihm vorbei in die Schlucht, sah aber nichts Ungewöhnliches. Als er wieder hochblickte, um den Mann anzusprechen, war dieser verschwunden. Das Pferd, das die ganze Zeit seltsam unruhig war, wieherte ängstlich und rannte los. Ehe er die Kontrolle über das Tier wiedererlangen konnte, war der Prediger schon am obersten Rand des Hügels, 300 Fuß entfernt. Er blickte zurück und sah wieder die Figur, an der gleichen Stelle und in gleicher Haltung wie zuvor. In diesem Moment überkam ihn ein Gefühl des Übernatürlichen, und er fuhr so schnell, wie sein Pferd laufen konnte, nach Hause. Dort angekommen, erzählte er seiner Familie von seinen Abenteuern. Am nächsten Morgen, in aller Frühe, kehrte er mit 2 Nachbarn zu der Stelle zurück. Sie fanden die Leiche vom alten Baker, die von einem Balken der Brücke hing, direkt unter der Stelle, wo die Erscheinung gestanden hatte. Eine dicke Staubschicht, etwas feucht vom Nebel, bedeckte den Boden der Brücke. Die einzigen Fußspuren stammten von Mr. Cummings Pferd. Als die Männer beim Herunterholen des toten Körpers lose Erde vom Abhang lostraten, kamen menschliche Gebeine zum Vorschein. Diese wurden als die des verschwundenen Hausierers identifiziert. Bei der Untersuchung der Fälle befand das Gericht, dass Daniel Baker sich in geistiger Verwirrung das Leben nahm und Samuel Moritz von einer oder mehreren unbekannten Personen ermordet wurde.